brauch keinen, ich kann die Sonne in die Hut holen. Egal wie steil es geht, nach oben brauch nicht Luft holen. Was Player bling, nein, ruhig, lauf deep. Dies ist ein One-Way-Ticket für mein Auto. Ich komm von unten nach oben, ihr seid unten die Proben. Ich reiß ein Loch in eure Rap-Szene, Punkte wie Jordan. Dies ist Earl-Stock Mohammed, bring den Pott nach oben. Und euch bleibt nichts anderes übrig, als Gott zu holen. Und Bruder, seh, wie ich Enemies plätte. Gib mir ein Mic und du siehst aus wie ein Junk, der nach Pfennigen bettet. Und um Hooks, ich frag, who that? Und was Straße, Mann, mein Onkel gibt dir Bomben und sieht aus wie Valuet, Junge. Hier stehen 102 Kilo und bereit zu bangen. Komm mit deiner ganzen Stadt, ihr wisst, ihr seid meine Fans. Pisst in die Baggy Pants, ich fick eure Kelly-Fan. Mann, du gegen mich ist wie Bricks gegen Eminem.